Dr. Bubble warf einen missmutigen Blick auf seine Armbanduhr und dachte, »Erst 16:30 und ich bin schon müde. Zu geringer Blutzucker wahrscheinlich. Das ist die übliche Ursache, wenn man am späten Nachmittag müde wird. Ich muss sehen, dass ich meinem Körper etwas Glukose verschaffe. Das Gehirn kann nun mal nicht ohne einen ausreichenden Blutzuckerpegel funktionieren. Vielleicht werde ich ja zuckerkrank. Könnte gut sein. Genetisch habe ich durchaus die Anlage zu Diabetes.« »Was ist los, Bubble?« riss ihn Maggie Walsh, die in dem nüchternen Versammlungsraum neben ihm saß, aus seinen Gedanken. »Mal wieder todkrank?« Sie zwinkerte ihm zu, was ihn augenblicklich in Wut versetzte. »Was ist es diesmal? So wie Sie dreinschauen, haben Sie mindestens die Schwindsucht.« »Hypoglykämie«, erwiderte Bubble und starrte seine Hand an, die auf der Armlehne des Plastikstuhls lag. »Sowie ein gewisses Maß an extra pyramidaler neuromuskulärer Aktivität. Motorische Unruhe der dystonischen Art. Sehr unangenehm.« Er hasste die Symptome. Das Zucken des Daumens, das Verkrampfen der Zunge, die ausgedörrte Kehle. »Gott«, dachte er, »ist das nie zu Ende.« Nun, zumindest hatte die Herpes-Simplex-Keratitis, an der er eine ganze Woche lang gelitten hatte, nachgelassen. Das war eine große Erleichterung. »Ihr Körper ist für Sie, was für eine Frau ein Haus ist, Bubble«, sagte Maggie. »Sie beschäftigen sich andauernd damit, stöbern darin herum, als wäre er ein Teil Ihrer Umwelt und nicht...« »Ruhe da drüben«, fauchte Glenn Belsnur, der neben dem Transmitter stand. Seit einigen Stunden schon bastelte er daran herum, um ihn zum Funktionieren zu bringen. »Wenn ihr nicht den Mund haltet, nehme ich euch auseinander und nicht dieses Ding hier. Und das wäre mir ein echtes Vergnügen.« Bubble stand auf und verließ den Raum. Draußen im kalten, blassen Sonnenlicht des Spätnachmittags stopfte er sich seine Pfeife. Rauchend, dabei ängstlich bemüht, einen Krampf des Pförtnermuskels zu vermeiden, überdachte er dann ihre Lage. »Unser Leben liegt in den Händen solch kleinkarierter Geister wie Glenn Belsnur«, ging es ihm durch den Kopf. »Hier haben Sie das Sagen. Ein Königreich der Einäugigen, in dem die Blinden König sind. Was für ein Witz!«